Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Ist es vorstellbar, dass Jesus Christus ein Bild von sich hinterlassen hat? Ein Gesicht mit feinen Zügen, die Augen geschlossen, die Nase lang und schmal, die schulterlangen Haare in der Mitte gescheitelt, das bärtige Antlitz entspannt, der Gesichtsausdruck in sich gekehrt und voller Frieden. Könnte das das Abbild Jesu sein? Zumindest zeigt das Grabtuch von Turin den Ganzkörperabdruck eines misshandelten und gekreuzigten Mannes. Vorder- und Rückseite. In der Tat liegt das Grabtuch flach und breit in einem Kasten aus Aluminium. Aber die Atmosphäre ist keine Sauerstoffatmosphäre, sondern aus Argon, damit die Oxidierung so viel wie möglich verhindert wird. Don Giuseppe Ghiberti, Priester und Vorsitzender der Grabtuchkommission. Bei einer Besichtigung im Dom von Turin. Seitenkapelle links, eine Vitrine von 5 Metern Länge. Das Tuch wird nur zu besonderen, sehr seltenen Gelegenheiten der Öffentlichkeit präsentiert. Das Grabtuch ist hermetisch abgeschlossen und vor der Kapelle ist noch mal eine riesige Panzerglasscheibe. Man kommt also gar nicht ran. Es ist ein Schutz wegen der Klimaanlage und dazu noch im Fall einer Feuergefahr. Also diese Wand hat die Möglichkeit, 2 Stunden dem Feuer zu widerstehen, so damit man drinnen noch etwas machen kann. Das heißt, da hinten im Hintergrund muss es irgendeinen Notausgang geben? Ich sehe aber keinen. Die Polizei hat uns gesagt, der beste Schutz von diesem ganzen System ist, dass die Leute nicht wissen, wie es zusammengemacht ist. Wir hoffen, dass kein Terroranschlag kommt. Es ist also kein gewöhnliches Requisit, das uns da überliefert ist. An dem rund 4,5 Meter langen und etwas über 1 Meter breiten Stück Stoff scheiden sich die Geister. Das Turiner Grabtuch hat glühende Verehrer sowie erbitterte Feinde. Skeptiker halten es für eine geniale mittelalterliche Fälschung. Gläubige Christen verehren es als das originale Leichentuch, das der Auferstandene im leeren Grab zurückgelassen hat. Ein Indiz für die Auferstehung? Die Geschichte des Turiner Grabtuchs gleicht einer Kriminalgeschichte, einem Indizienprozess, einem modernen Bilderstreit mit zahlreichen Sachverständigen und bisher ungeklärtem Ausgang. Indiz 1. Zeugenaussagen zur Begutachtung des Objekts. Karl-Heinz Dietz, emeritierter Professor für alte Geschichte an der Universität Würzburg und renommierter Grabtuchforscher seit mehr als 3 Jahrzehnten. Ja, das Besondere ist, dass es sich um ein großes Leinen, 4,38 Meter mal 1,10 Meter circa handelt. Und dieses Leinen ein Bild eines gekreuzigten Mannes zeigt, mit entsprechenden Blutspuren an den Händen, an den Füßen, an der Seite, am Kopf. Einzigartig ist, dass wir eben die Vorderseite und die Rückseite in voller Körperlänge eines nackten Mannes sehen. Mehr als 100 Hiebe haben auf dem Tuch ihre blutigen Striemen hinterlassen. Es sind Wunden zu erkennen, die offenbar von in den Körper getriebenen Nägeln stammen. Und rund um das Haupt sind feine Einstiche sichtbar, die möglicherweise von einer Dornenkrone stammen. Es sieht so aus, als ob all die Folterspuren eine perfekte Illustration von Jesu Leidensgeschichte sind, so wie wir sie aus dem Johannesevangelium kennen. Pilatus ließ Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und sagten: Heil dir, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. In mancher Hinsicht ist das Turiner Grabtuch, sollte tatsächlich der historische Jesus darin gelegen haben, sogar noch detailreicher als die überlieferten Berichte. Das rechte Auge sei unnatürlich tief in die Augenhöhle zurückgesunken, heißt es. Und man vermutet, dass das Nasenbein gebrochen war. Wenn man den Evangelien glauben darf, muss Jesus am Kreuz erstaunlich rasch gestorben sein. Er überlebte nur wenige Stunden. Unnötig, ihm zur Verkürzung seiner Leiden die Unterschenkel zu brechen, wie vielen seiner Leidensgenossen. Aber als die Juden zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Auch der Gekreuzigte auf dem Turiner Grabtuch weist intakte Beine auf. Dafür hat er eine tiefe Stichwunde in der rechten Seite. Die Verletzung ist etwa 4 Zentimeter lang und befindet sich zwischen der 5. und 6. Rippe, etwa 13 Zentimeter rechts der Körperachse. Die Blutlache, in der Gekreuzigte liegt, ist beträchtlich. Wie ein Gürtel zeichnet sie sich im Lendenwirbelbereich ab. Indiz 2. Zur Frage, wie der Körperabdruck ins Tuch gekommen ist, wurde die Schweizer Textilhistorikerin Dr. Mechthild Fluri-Lemberg befragt. Sie gibt zu Protokoll, die Existenz von Farbpigmenten lässt sich mit Sicherheit ausschließen. Das Interessante an diesem Tuch ist ja, dass da keinerlei Verwesungsspuren darin sind. Das Abbild besteht aus einer Art Oxidation, also aus einer Oxidation, die aber nur die allerobersten Fasern des Leinens erfasst hat. Und diese Verbräunung schließt sich eben zusammen zu diesem Abbild. Und das ganze Tuch ist auch eben leicht, wie das so vergilbt, im Laufe der Jahrhunderte vergilbt, sodass dieses Abbild nur ganz schwach stärker bräunlich auf dem Tuch zu sehen ist. Dass man in der Vergangenheit dazu neigte, das bräunliche Abbild des nackten Körpers als fromme Malerei aus dem Mittelalter zu betrachten, liegt auch an der fehlenden optischen Verzerrung. Eigentlich müsste der Abdruck eines dreidimensionalen Objektes auf planem Untergrund eine solche hervorrufen, doch beim Abbild des Gekreuzigten ist dies nicht der Fall. Der Historiker Karl-Heinz Dietz nennt eine mögliche Erklärung. Wenn man davon ausgeht, dass das Grab Jesu, wie es bis zum heutigen Tag in Jerusalem verehrt wird und seit dem 6. Jahrhundert so verehrt wird, spätestens so verehrt wird, ein Bankdruckgrab war, dann kann man davon ausgehen, dass dieses Leinen, um den Körper nicht zu verschmieren, mit dem Tuch zu verkleben, in seiner definitiven Position dann auf den Rändern des Bankdruckgrabs ruhte, fast schwebend über diesem Leichnam. Das würde die Form erklären, nicht aber, wie das Bild nun in das Tuch gekommen ist. Manche Forscher überlegen, ist der Abdruck möglicherweise auf eine chemische Reaktion zurückzuführen, bei der Körperwärme, Zucker und Aminosäuren eine Rolle gespielt haben könnten. Und einige Gläubige spekulieren sogar, ein Auferstehungsblitz könnte die obersten Faserschichten des Gewebes versenkt haben. Es gibt eine Fülle von Erklärungsmodellen, mit denen man versucht, dem Geheimnis dieses Bildes auf die Spur zu kommen. Aber keines hält länger als ein paar Jahre. Dann wird es durch ein anderes ersetzt. Meistens sogar ist die Verfallszeit noch kürzer. Wir haben Erklärungen, etwa, dass es die Folge von Neutronenfluss ist, infolge eines Erdbebens. Aber all das ist in der Diskussion und löst natürlich sofort wieder andere Debatten aus. Wissenschaftler wie Karl-Heinz Dietz stehen also vor einem Dilemma. Wenn Sie sämtliche Erklärungen zur Bildentstehung des Turiner Grabtuchs zusammenstellen, dann kriegen Sie eine große Liste. Ich habe das auch mal gemacht. Es gibt keine einzige Erklärung bis zum heutigen Tag, die sämtliche Phänomene des Bildes abdeckt. Und wenn Sie nur 90% erklären, haben Sie eigentlich nichts erklärt. Nein. Eine zufriedenstellende, wissenschaftlich fundierte Erklärung, wie das Bild ins Tuch gekommen ist, gibt es bisher also nicht. Und so erstaunlich es klingt, die Entstehung des Abdrucks lässt sich bis heute experimentell nicht nachvollziehen. Das Bild auf dem Tuch ist ein nicht reproduzierbares Unikat. Eine extrem schwierige Herausforderung für Naturwissenschaftler. Die Textilexpertin Mechthild Fluri-Lemberg. Da gibt es ganz viele Spekulationen, aber es ist noch nie gelungen, dieses Bild zu reproduzieren. Und das ist das Entscheidende. Nicht einmal mit unseren heutigen Mitteln sind wir imstande, dieses Tuch zu reproduzieren. In dieser Form ist das unmöglich. Indiz 3. Medizinischer Nachweis von echtem Blut auf dem Turiner Grabtuch. Blutgruppe AB. Dazu die Aussage des Turiner Gerichtsmediziners Pier Luigi Baima Bollone. Oggi il gruppo sanguigno non ha più significato. Die Blutgruppe zu bestimmen ist heute keine wissenschaftliche Herausforderung mehr. Viel interessanter ist die Entschlüsselung der DNA. Doch bisher sind wir leider erfolglos geblieben. Denn auch mit noch so vielen Gebeten wird uns keine hilfreiche Hand eine Blutprobe aus dem Himmel reichen. Und wenn wir die Blutflecken auf dem Turiner Tuch untersuchen, bekommen wir es außerdem mit unzähligen DNA-Spuren von Spinnerinnen, Weberinnen und Restauratoren zu tun. Immerhin haben wir aber beweisen können, dass es sich bei den Flecken auch unter diesem Aspekt um echtes Blut handelt. Doch das ist nicht das einzige medizinische Thema im Zusammenhang mit dem Turiner Grabtuch. Interessant ist auch die Position der Wundmalabbildungen an den Handgelenken. Das ist das ganz Entscheidende, dass diese Kreuzigung eben in keiner Weise übereinstimmt mit all den Darstellungen, die wir im Mittelalter finden. Im Mittelalter finden wir Kreuzigungsdarstellungen immer mit den Nagelmalen in der Innenfläche der Hand, während sie hier im Handgelenk zu finden sind. Und im Handgelenk ist es logisch, denn der Körper hat ja an diesen Nägeln zu hängen. Und wenn die Nagelung in der Handfläche gewesen wäre, dann würde das ausreißen. Da uns Kreuzigungen hauptsächlich aus der Antike überliefert sind, könnte diese Beobachtung ein weiteres Indiz dafür sein, dass wir es bei dem Turiner Grabtuch nicht mit einem mittelalterlichen Betrug zu tun haben. Denn ein Reliquienfälscher hätte von so einem wichtigen anatomischen Detail wie der Nagelung durchs Handgelenk vermutlich nichts gewusst. Indiz 4. Ergebnis der Gewebeanalyse durch die Berner Textilhistorikerin Dr. Mechthild Fluri-Lemberg. Kostbares Naturleinen in 3:1 Spitzgradköper. Importware, möglicherweise aus den Manufakturen Ägyptens oder Syriens. Zahlreiche Wasser- und Brandflecke. Das Begräbnis Jesu nach Markus. Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathäa zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in den Felsen gehauen war. Für die Restaurierung des Grabtuchs im Jahre 2002 löste Mechthild Fluri-Lemberg die zahlreichen Flicken, die von französischen Nonnen nach einem verheerenden Feuer im 16. Jahrhundert aufgenäht worden waren. Die Textilrestauratorin legte die Brandlöcher frei und säuberte das gesamte Tuch von Ruß. Also dieses Tuch ist ja in einen Brand geraten in Savoyen, in Chambéry, und hat Brandflecken bekommen. Und da man so eine Reliquie nicht in so einem beschädigten Zustand den Gläubigen zeigen kann, hat man diese Brandflecken mit Flicken bedeckt und hat das Ganze auf einem Untergrund, auf ein Leinengewebe genäht. Und nach diesen Brandflecken habe ich eine Faltung rekonstruiert. Außerdem gibt es auf diesem Tuch Wasserflecken. Diese großen Wasserflecken hat man immer mit dem Brand in Chambéry in Verbindung gebracht. Das habe ich zunächst auch, bis ich gemerkt habe, dass diese Faltung nicht identisch ist mit der Faltung, die man herstellen muss, wenn man die Faltung der Wasserflecken nachvollzieht. Das ist eine andere. Die Wasserflecken folgen einer Faltung in Leporello-Art. Und diese Leporello-Art-Faltung, die ist mir schon bekannt von etruskischen Grabsteinen. Da gibt es das sogenannte Liber Lintius. Ich selber habe das einzig erhaltene vor vielen Jahren konserviert. Und dieses Liber Lintius hat eine Faltung in Leporello-Art. Auf jeden Fall eine antike Faltung, das können wir sagen. Es spricht eben nichts gegen diese Faltung, dass man die in die Antike gibt. Diese Entdeckung war eine Sensation. Und die Textilexpertin listet noch weitere Merkmale auf, die eine antike Datierung des Turiner Grabtuchs wahrscheinlich machen. Webtechnische und nähtechnische Besonderheiten, wie man sie auch von Textilien aus dem antiken Masada kennt, einer jüdischen Bergfestung in der Nähe des Toten Meeres. Bei dem Grabtuch handelt es sich also um ein äußerst kostbares Gewebe, das durchaus zur Zeit Christi hätte hergestellt werden können. Indiz 5. Ein Radiokarbontest aus dem Jahre 1988 zur Ermittlung des Alters. Die Datierung der drei beteiligten Institute ergibt, Entstehungszeitraum zwischen 1260 und 1390. Glaubwürdigkeit des ansonsten allgemein anerkannten C14-Tests in diesem Fall höchst umstritten. Dazu die Aussage von Dr. Mechthild Fluri-Lemberg. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es absolut Objekte gibt, die nicht geeignet sind für eine C14-Analyse. Sie müssen bedenken, dieses Tuch, wenn es dann aus dem ersten Jahrhundert ist, dann ist es tausende Male in die Hand genommen worden. Man hat es immer an den Ecken angefasst. Und da muss eine DNA-Belastung sein, die unglaublich ist. Jedenfalls sind die Ecken ganz speckig. Ich habe bei der Konservierung die Flicken lösen müssen. Und tatsächlich waren die Brandlöcher gefüllt unter den Flicken mit festem Ruß. In dem ganzen Tuch befindet sich dieser Ruß. Und das gibt ein ungenaues Bild. Wie groß die Kontamination mit Ruß und anderen Verunreinigungen sein müsste, um einen Messfehler von 1300 Jahren zu verursachen, darüber wird heftig gestritten. In Zweifel gezogen wird aber auch die Unabhängigkeit der am Test beteiligten Institute. Einige Wissenschaftler halten auch einen Irrtum bei der Probeentnahme für möglich. Statt Fasern des ursprünglichen Stoffs habe man vermutlich die mittelalterlichen Flicken zur Bestimmung ins Labor geschickt. Auch Spekulationen über einen vorsätzlichen Austausch der Proben sind nicht auszuräumen. Deswegen wird immer wieder eine Wiederholung der umstrittenen Radiokarbondatierung gefordert. Die Kirche aber verweigert ihre Zustimmung. An dem wertvollen Tuch solle nicht weiter herumgeschnipselt werden, heißt es. Auch deshalb blühen die Verschwörungstheorien. Indiz 6. Ein Pilgermedaillon mit der Abbildung des Grabtuchs aus dem Jahre 1357. Es belegt zweifelsfrei, das Tuch ist keine geniale Fälschung des Malers Leonardo da Vinci. Dessen Geburtsdatum 1452 liegt über 100 Jahre nach der nachweislich ersten öffentlichen zur Schaustellung des Objekts. Zuverlässig dokumentiert ist die Existenz des rätselhaften Stoffes also erst ab 1357. Da taucht das Grabtuch wie aus dem Nichts im Besitz eines burgundischen Ritters auf. Woher dieser Besitzer das Objekt haben könnte, das liegt bis heute im Dunkeln. Ich bemühe mich intensiv darum, herauszubringen, wo es her hat. Neuerdings hat man ja diskutiert, dass es bei den Templern gewesen sei, aber das ist alles nicht haltbar. Wir wissen nicht, wo es gewesen ist. Das ist immer noch ein Geheimnis. Und das ist angesichts der Tatsache, dass der Erstbesitzer ein Mann der Popularität war in seiner Zeit, eigentlich unverständlich. Ne? Doch der Althistoriker Dietz hat zusammen mit einem englischen Wissenschaftler inzwischen eine handfeste These anzubieten. Das Abbild auf dem Turiner Grabtuch könnte identisch sein mit einem immerhin schon seit dem 6. Jahrhundert in der ostanatolischen Stadt Edessa aufbewahrtem Christusbild. Sollte diese These zutreffen, wäre das Tuch immerhin um zuverlässige 800 Jahre älter als der bisher älteste dokumentierte Nachweis. Indiz 7. Ein umstrittenes Dossier eines inzwischen verstorbenen Düsseldorfer Rechtsmediziners. Die Behauptung, der Gekreuzigte des Turiner Grabtuchs sei nur scheintot gewesen. Angeblich fehlende Leichenstarre sowie noch nach dem Todeszeitpunkt stark blutende Wunden werden als Beleg dafür angeführt, dass Jesus weder gestorben noch auferstanden sei. Die sogenannte Scheintoddebatte. Doch der Turiner Gerichtsmediziner Pierluigi Baima Bollone widerspricht. Leichenstarre sei seiner Meinung nach durchaus erkennbar. Und auch das Ausmaß der Blutspuren verwundert ihn nicht. Es habe sich möglicherweise im Hohlraum des Brustkorbs gesammelt und sei dann erst beim Transport der Leiche abgeflossen. Für den Mediziner ist der Mann im Tuch in jedem Falle tot. Dafür spräche auch eine Besonderheit bei der Zusammensetzung des Blutes. Weil Leichenblut sich sehr schnell in seine Bestandteile auflöst. Und der große Blutfleck aus der Seitenwunde weist eben diese Charakteristik auf. Die Verletzungen an Handgelenk, Körper und Kopf hat der Gekreuzigte bei lebendigem Leibe erfahren. Die Seitenwunde hingegen ist mit Sicherheit einem toten Körper zugefügt worden. Das fehlende Indiz, die Bibel. Die Entdeckung des leeren Grabes nach Johannes. Hinweise auf die Existenz eines Körperabdrucks im Leichentuch Jesu finden sich nicht. Als es noch dunkel war zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und Petrus kam als erster zum Grab. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Eine offizielle Stellungnahme der katholischen Kirche zur Echtheit des Tuches gibt es bisher nicht. Von einer Reliquie wird offiziell nicht gesprochen. Don Giuseppe Ghiberti von der Turiner Grabtuchkommission fasst seine Position so zusammen. Kritiker in den eigenen Reihen hat er genug. Die sagen, die Bilder sind keine echte Hilfe für den Glauben und der Glaube kommt von Hören und nicht vom Sehen und so weiter. Andere sagen, es ist Zeit, dass die Kirche endgültig auf dieses Instrument der Selbstbehauptung verzichtet, weil die Kirche durch dieses Zeug die Leute noch im Griff hält und das ist kein echtes Christentum. Es ist in der Tat für den Glauben auch eine Hilfe, aber es ist nur eine Hilfe. Ob das Grabtuch echt ist oder nicht, so heißt es aus Turin, das werden in letzter Instanz nicht Theologen, sondern Wissenschaftler entscheiden. Das letzte Wort über Alter und Echtheit des Grabtuches ist also noch nicht gesprochen. Der Grabtuchexperte Professor Karl-Heinz Dietz zweifelt, ob es je kommen wird. Also es wird uns nie gelingen, unser Quod erat demonstrandum drunter zu schreiben, aber deswegen bin ich Historiker geworden, weil sonst wäre ich Mathematiker geworden, wenn ich Quod erat demonstrandum drunter schreiben wollte. Sie hörten Das Turiner Grabtuch, kontroverser Stoff, von Priska Straub. Es sprachen Andreas Neumann, Hemmer Michel, Klaus Brockmeier, Katja Amberger und Christian Schuler. Technik Roland Böhm. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.